Eichele beschäftigt sich in Deutschdenken mit völkischen Denkern seit Fichte über die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus bis zu den Denkern der sogenannten Neuen Rechten und kommt zu einer spannenden Erkenntnis. Denn mag es möglich sein, alle Protagonisten dieser Kapitel auszutauschen und doch mehr oder weniger bei den gleichen Ergebnissen zu landen, Johann Gottlieb Fichte und zu einem geringeren, eher atmosphärischen Maße Hegel, kann man nicht weglassen. Nicht nur in den Reden an die deutsche Nation, sondern auch in seinen anderen populären, nicht-akademischen Schriften, insbesondere Der geschlossene Handelsstaat und Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, entwickelt Fichte nach eigenem Bekunden auf der Basis seiner eigentlichen akademischen Philosophie, der Wissenschaftslehre, eine Staats- und Geschichtsphilosophie, die nicht anders als nationalistisch, chauvinistisch, isolationistisch und womöglich darüber hinaus zutreffend als rassistisch bezeichnet werden kann. Laut Eichele folgen die Anhänger der ethnokulturellen Identität bis heute den längst obsolet gewordenen Ideen eines durch die Niederlage gegen Napoleon enttäuschten Berliner Philosophen. Sein Sendungsbewusstsein, völkischer Nationalismus, Chauvinismus, Isolationismus, seine Ausländerfeindlichkeit und Aufklärungsverachtung bei latentem Beleidigtsein liest sich wie eine Blaupause für die neue Rechte. Vielleicht ist da auch der Grund, warum sich die neue Rechte in Deutschland von den rechten Bewegungen in anderen Staaten unterscheidet. In Frankreich und Italien wird gegen den Flüchtlingszuzug polemisiert, aber in Deutschland scheinen die Protagonisten von einer ethnischen Reinheit, einer Vertrauensgemeinschaft à la Björn Höcke besessen zu sein. Dies sorgt dann auch im Nachbarland Frankreich für Irritationen, wie wir gleich sehen werden. Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, und sein Manifest über die Vertreibung von 25 Millionen Menschen. Sellner ist der ideologische Kopf der identitären Bewegung, aber die Ideen waren auch schon längst vor dem Novemberabend von Potsdam in der AfD angekommen. Als Triebkraft dafür fungierte der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek, der von seinem Landsitz im thüringischen Schnellroda heraus versucht, die AfD ideologisch zu dominieren. Er war es auch, der Sellner mit Maximilian Krah zusammenbrachte. Krah war früher CDU-Mitglied, lief dann zur AfD über, sitzt nun im Bundesvorstand und führte die AfD in den zurückliegenden Europawahlkampf. Krah hat Sellners Ideen in seinem Buch »Politik von Rechts – Ein Manifest« aufgegriffen. Das Buch wird von Kubitscheks Verlag Antaios im Doppelpack mit Sellners »Regime Change von Rechts« angeboten, das auch Grundlage des Vortrags in Potsdam war.